Kundgabe 3375. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.12.1944. Sühneopfer Jesu Christi. Eine übermenschliche Tat war es, die der Mensch, Jesus, für seine sündigen Mitmenschen vollbrachte. Dass er sich an das Kreuz schlagen ließ, ohne dass er schuldig war. Ihm stand durch seine Vollkommenheit die Macht und Kraft zur Verfügung, seine Feinde zu vernichten und den Schmach und schmerzvollsten Kreuzestod von sich abzuwenden. Er konnte jederzeit seine Schuldlosigkeit beweisen, und doch ließ er mit sich geschehen, was ihm von sündigen Mitmenschen angetan wurde. Er ließ sich ergreifen und unter Hohn und Spott der Menschen zum Tode führen. Er litt unsäglich und starb den qualvollsten Tod. Und dies aus Liebe zur Menschheit, um sie zu erlösen. Er nahm ein unmenschliches Leid auf sich, um Gott ein Sühneopfer darzubringen für die übergroße Sündenschuld, welche die Menschen auf sich geladen hatten. Denn er wusste, welche entsetzlichen Folgen diese Sünden nach sich zogen. Er wusste, dass die Menschen sich die ewige Seligkeit verscherzten, dass sie nimmermehr frei wurden aus ihrem gebannten Zustand und dass sie Ewigkeiten schmachten mussten, so sie unerlöst in das jenseitige Reich eingingen nach ihrem Leibestode. Er stand im Verband mit Gott durch die Liebe. Sein Geist war mit dem Vatergeist vereint. Und also war er auch wissend und kraftvoll. Und er erkannte die Finsternis, in der die Menschheit wandelte. Er erkannte die Schwäche und Kraftlosigkeit, wenngleich sich die Menschen stark dünkten und voller Überlegenheit. Er sah ihre geistige Not. Er sah ihre Seelen in der Gewalt des Satans. Und er wollte ihnen Hilfe bringen, Licht und Kraft und starken Willen. Die Menschheit selbst war dessen nicht würdig, und Gott konnte sie nicht mit einem Geschenk bedenken, das Reinheit des Herzens und tiefe Liebe zur Voraussetzung hat. Denn Gott ist gerecht und erteilet seine Gabe aus nach Verdienst und Würdigkeit. Und also konnte sie nimmermehr in den Besitz dieser Gnadengabe, Licht und Kraft und starken Willen kommen, wenn nicht ein Mensch voller Liebe sich ihrer erbarmt hätte, der sich selbst Gott anbot durch sein Opfer anstelle derer, die er erlösen wollte aus ihrer geistigen Not. Und dieser Mensch war Jesus Christus, ein reinstes Lichtwesen, das sich verkörperte als Mensch, um für die Sünden der Menschen zu leiden und zu sterben. Seine Reinheit erhöhte sein Leidensmaß, doch seine Liebe zur Menschheit war übergroß. Und also vollbrachte er das Erlösungswerk aus freiem Willen, weil er leiden wollte für die Menschen, um ihnen das Leid zu ersparen und ihnen die ewige Seligkeit zu erkaufen, die sie sich verscherzt hatten durch die Sünde. Amen.